Die Familienangehörigen der entführten Bürgerinnen der TVRK schickten am 23. Mai einen Protestbrief an das südkoreanische Informationsamt mit folgendem Inhalt. Unsere Töchter sind zurzeit eingesperrt in den Einzelzimmern in Südkorea, wo sie keine Verwandten und Bekannten haben und sehnen sich in Tränen nach ihren Eltern, Geschwistern und Brüdern. Wenn wir an sie denken, steigt uns das Blut in den Kopf. Um sein extremes Verbrechen zu verbergen, redet das südkoreanische Informationsamt sophistisch von freiem Willen und Sehnsucht unserer Töchter nach Freiheit. Aber das ist eine unverschämte Beleidigung unserer sauberen Töchter. Was unsere Töchter angeht, sind sie gewissenhafte junge Frauen, die unter der Obhut unserer Partei und Regierung nur Liebe und Glück genossen haben. Die ganze Welt ist entsetzt über die barbarische und menschliche Gräueltat des südkoreanischen Informationsamtes. Das Informationsamt soll nicht mehr mit schamlosen Ausreden und Verdrehungen sein Verbrechen rechtfertigen, sondern sich für seine inhumane Entführung unserer Töchter am hellen Tag mit gebeugtem Knien entschuldigen. Es soll ferner unsere Töchter nicht zu einer Umstimmung zwingen, ihnen keine geistigen und körperlichen Qualen zu fügen, sondern sie unverzüglich zu ihren Eltern und nach Heimat zurückschicken. Das Informationsamt soll den Weg nach Südkorea freimachen, damit wir die Eltern uns direkt in Seoul mit den Kindern treffen können und alle boshaften Teilnehmer und Drahtzieher der Entführung in die Hände der Eltern übergeben, sodass wir sie mehrfach bestrafen können.